stolz, Hoch Braces, gebäckert. In uns, ja, da schlägt ein Netz aus Stahl. Wir sind Engel, wir schmutzig im Gesicht und verstehen, na, das könnt ihr nicht. Ob man böse, aber auch gar nicht. Nur wir sind erkennen als Skinhead. Lustig sein, ja, das können wir. Trinken auch Schnaps und Bier. Haben wir auch ein Gasson, die verschieben wir dann auf morgen. Wir sind Engel mit schmutzig im Gesicht und verstehen, anders könnt ihr nicht. Oft mal böse, aber auch gar nicht. Nur wir sind erkennen als Kinder. Bewegung daran nicht zerbricht, ob Schwurblut oder Städte brennen, all der Scheiß kann uns nicht trennen. Wir sind Engel mit schmutzigem Gesicht und verstehen, nein, das könnt ihr nicht. Oft mal böse, aber auch noch nett. Du wirst ihn erkennen als Schienen. Yeah!